Zwischen Wäldern stark und still ruht ein Ort, der Frieden will. Mauern sprechen aus der Zeit, Berezino bis in die Ewigkeit. Zerfallene Straßen, kaputte Türen, doch aus Trümmern kann Kraft entstehen. Fern der Kämpfe, fern der Wut, wächst im Herzen neuer Mut. Bleibst uns ewig nah und wahr.